Teil 27 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Märchen vom Schlaraffenland. In der Schlaraffenzeit, da ging ich und sah an einem kleinen Seidenfaden hing Rom und der Lateran und ein fußloser Mann, der überlief ein schnelles Pferd und ein bitterscharfes Schwert eine Brücke durchhauen. Da sah ich einen jungen Esel mit einer silbernen Nase, der jug hinter zwei schnellen Hasen her und eine Linde, die war breit, auf der wuchsen heiße Fladen. Da sah ich eine alte dürre Geiß, trug wohl 100 Fuder Schmalzes an ihrem Leibe und 60 Fuder Salzes. Ist das nicht gelogen genug? Da sah ich zackern einen Pflug ohne Ross und Rinder, und ein jähriges Kind warf 4 Mühlensteine von Regensburg bis nach Trier und von Trier hinein in Straßburg. Und ein Habicht schwamm über den Rhein. Das tat er mit vollem Recht. Da hörte ich Fische miteinander Lärm anfangen, dass es in den Himmel hinaufscholl. Und ein süßer Honig floss wie Wasser von einem tiefen Tal auf einen hohen Berg. Das waren seltsame Geschichten. Da waren 2 Krähen, mähten eine Wiese, und ich sah 2 Mücken an einer Brücke bauen. Und 2 Tauben zerrupften einen Wolf. 2 Kinder, die wurfen 2 Zicklen, aber 2 Frösche droschen miteinander Getreid aus. Da sah ich 2 Mäuse einen Bischof weihen. 2 Katzen, die einem Bären die Zunge auskratzten. Da kam eine Schnecke gerannt und erschlug 2 wilde Löwen. Da stand ein Bartscherer, schor einer Frau ihren Bart ab. Und 2 sorgende Kinder hießen ihre Mutter stillschweigen. Da sah ich 2 Windhunde, brachten eine Mühle aus dem Wasser getragen, und eine alte Schindmähre stand dabei, die sprach, es wäre recht. Und im Hof standen 4 Rosse, die droschen Korn aus allen Kräften, und 2 Ziegen, die den Ofen heizten, und eine rote Kuh schoss das Brot in den Ofen. Da krähte ein Huhn. Kikeriki! Das Märchen ist auserzählt. Kikeriki! Ende von Das Märchen vom Schlaraffenland. Aufgenommen von Julia Niedermeyer, Wien.